Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Auch heute wieder begrüßen wir einen neuen Gast bei uns im Podcast, wieder mit einem Animationsfilm. Kati hat einen liebevollen und sehr aufregenden Kinderfilm mitgebracht, Little Nemo – Abenteuer im Schlummerland. Der kleine Nemo wird zum Prinzen im Schlummerland gekrönt und muss seine Freunde vor dem Albtraumkönig retten. Also hört gebannt, seid gespannt und macht es euch bequem. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert. Selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich begrüße in dieser Folge die liebe Katharina mit K in unserem Studio, was kein Studio ist, auch genannt Kati. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist. Es hat ein bisschen länger gedauert, wie bei einigen Gästen, aber schön, dass es jetzt geklappt hat. Wie geht's dir? Also mir geht's richtig gut. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich kenne ja aus meinen Filmen, KennerInnen, Freundeskreis so, dass ich immer ein bisschen da mein Filmwissen lag. Deswegen bin ich gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auch nervös. Also du bist nicht allein. Wir gehen den Weg gemeinsam. Ich glaube, du hast einen sehr interessanten Film rausgesucht. Den hast du ja schon vor längerer Zeit vorgeschlagen auch. Dann kam es leider nicht dazu, aber jetzt sind wir hier und nehmen auf und das ist, fühlt sich richtig an, glaube ich. Hab den gestern Abend geschaut und da ich es im Intro sagen werde oder gesagt habe, vielmehr, ich nehme das Intro immer nach der Aufnahme auf, deswegen die sprachliche Differenz gerade. Kannst du gerne mal sagen, was du heute mitgebracht hast? Also mein Film heute heißt Little Nemo, Abenteuer im Schlummerland. Und ja, das ist schon tatsächlich ein bisschen älterer Film von sozusagen 1990 rum. Also 1989 wurde der von Masami Hata und Masanori Hata so, sag ich mal, konzipiert. Und ja. Das ist nämlich eigentlich ziemlich krass, weil ich finde, das ist ja auch, ich glaube, damit wirbt man sogar auf der DVD-Hülle, sodass es der Disney-ähnlichste Disney-Film ist, der nicht von Disney ist oder so. Habe ich auch gesehen, ja. Ja, genau. Und also da kam der sozusagen in, ich glaube dann, Japan perhaps raus. In Japan, und, ja. Genau, 89 und 92 kam der dann in einer gekürzten Fassung in den Staaten halt raus. Und floppte dort, was ich richtig insane finde, so. Für das, was er bietet. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war jetzt ein bisschen Vorgeschmack. Wir gehen später genauer drauf ein. Vielleicht hast du in letzter Zeit noch Filme gesehen, die du gern uns präsentieren würdest. Oh, das wäre sehr schön. Ja, darauf habe ich mich richtig gefreut. Ich habe nämlich echt ein paar gute dabei und einen Haufen mega trashy. Also, den habe ich mit meiner Freundin Lou geguckt. Der heißt Super Sexy und Super Süß und der ist einfach so cringe. Der ist wirklich so schlimm. Also Moritz saß auch daneben und wir haben alle nur so, so einen Wegguckfilm und das ist so, boah, das ist das unangenehm, so Secondhand-Embarrassment, ganz, ganz dolle. Das war grandios. Und zwar haben wir jetzt für uns dreien entschieden, immer wenn die abends vorbeikommen, dass wir so eine Rom-Com um die 2000er rumgucken. Und da würde ich auf jeden Fall auch einreihen, er steht einfach nicht auf dich. Ja, den kenn das ich passt auch. Auch ganz gut rein. Und ach, wir haben noch einen dritten geguckt, aber der ist, sag ich mal, nicht mal nennenswert, weder schlecht noch gut. Der ist so ein Standardding gewesen. Aber in der Animationsreihe habe ich auf jeden Fall noch Onward nochmal geguckt. Den habe ich Moritz nochmal gezeigt. Hier und Das große Krabbeln. Und das finde ich verrückt, weil den habe ich, glaube ich, aus so einer, heißen die VHS? Diese fetten Dinger von früher. Ja. Aha, den hatte meine Oma hatte ich den. Ich finde schon witzig, dass du den Begriff gar nicht kennst. So ich richtig. War mir jetzt nicht sicher, ob es das Richtige ist. Weil wir waren DVD-Kinder so früh und sie hatte Bugs Life und König der Löwen. Ja. Aber den zweiten. Und das war so richtig. Der ist echt schlecht. Ja, und im Kino war ich tatsächlich auch schon zweimal jetzt die letzte Zeit. Und zwar habe ich obviously halt den Spider-Man-Film geguckt, hier Across the Spider-Verse. Und am Dienstag habe ich mir extra für den Podcast nochmal Barbie reingezogen, damit ich den ja auch nennen kann. Oh. Sehr gut. Den haben ja schon einige von euch gesehen jetzt. Aus unserem Freundeskreis. Ich leider noch nicht. Das ist schon ein bisschen schockierend. Ja, ich war letzte Woche in Ägypten. Jeder, der die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich in Ägypten war. Du scheinbar nicht. Aber Tetzner, also keine Ahnung, bist ja heute schon da. Gestern? das stimmt schon. Aber ich habe auch wieder gearbeitet, deswegen. Nee, ich gehe am Sonntag in die UV mit Eva, deswegen. Mega, ich will mit Max auch noch gespannt. Ein zweites Mal gehen. Hm. Hat er den auch nicht gesehen? Ja, ich habe bis jetzt nur Gutes gehört, deswegen bin ich gespannt. Ich finde es ganz witzig, erstens, dass du halt wirklich mit VHS fremdelst. Hm. Und das ist auch wieder für mich auch so ein bisschen Kindheitserfahrung, dieses große Krabbeln-Ding. Weil ich war damals eher so der Ants-Typ. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Oh ja, Lukas der Ameisenschreck, oder? Gibt's doch auch noch. Also da sind echt viele Ameisenfilme irgendwie. Ja, das stimmt. Das war ein Jahr, wo mehrere Ameisenfilme rauskamen. Und meine Schwester hatte damals dieses große Krabbeln geschaut im Kino mit meiner Oma und unserer Oma. Und war halt da Fan. Und ich war mit unserer Oma in Ants und fand den halt viel cooler. Weil er so ein bisschen, weiß nicht, nicht ganz so niedlich ist vielleicht. Ich weiß, bin 2,5 Jahre älter als meine Schwester, vielleicht lag es daran. Aber ich würde den immer über großes Krabbeln stellen. Das finde ich ganz witzig, dass die meisten Leute immer nur das große Krabbeln kennen einfach. Na, ich finde, ja, ich glaube, deswegen mag ich, also ich habe Ants auch nicht gesehen, aber das spricht mich jetzt, also Krabbeltierchen ist sowieso nicht meine, also mein Lieblingsgenre, sag ich mal. Ja, und deswegen würde ich denken, dass Bugs Life mir eher zusagt, weil die halt irgendwie cutesy sind und irgendwie die Charaktere ja, auch stimmt. So. Ich habe den mit meinem Bruder, der ist ja 3/4 jünger als ich. Und ja. Der fand zum Beispiel, ich glaube, ach, was sind das? Schaben, so zwei Schaben, die so jonglieren und so Flickflacks machen können. Mhm. Die fand die damals gut so. Ja. Und ich fand die Raupe immer ziemlich fetzig so. Genau, die Raupe, ja. Mit diesem österreichisch oder bayerischen Akzent, den die da hat. Die war ganz witzig, das stimmt. Naja, jo, da hast du ja einiges. Serientechnisch hätte ich auch noch was vorzuschlagen. Und zwar Fleabag. Oh ja. Also alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe den sogar meiner Mom empfohlen. So, ich so, boah, hier, zieh dir das mal rein. Habe ich jetzt die zweite Staffel beendet? Ich habe die erste irgendwann. Wie viel gibt's da? 2. Ach so. Und den die mag kam ich jetzt erst gerne. Frisch raus. Ich bin da jetzt nicht so drin im Thema. Nee, gar nicht. Also ich glaube, die ist schon. Also ich glaube 20, also vielleicht 19 irgendwas, also auf jeden Fall schon eine Ecke ist die abgefilmt worden. Und okay. Die Hauptdarstellerin, die ja auch das produziert, glaube ich, die hat aber auch gesagt, die möchte sozusagen in naher Zukunft auch keine dritte Staffel machen. Vielleicht erst, wenn sie so 50 ist oder aufwärts, damit man so sieht, wie sich die Hauptcharaktere entwickelt haben. Was richtig eine Shame ist, weil es ist so lustig. Ich mag das richtig gerne. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwann mal die erste Folge gesehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist ja diese Phoebe Waller-Bridges, ne? Mhm. Die das Spiel, die aktuell hier im Indiana Jones Teil 5 dabei ist, der ja richtig gefloppt ist. Naja. Aber wenn du das empfiehlst, würde ich vielleicht tatsächlich nochmal versuchen wollen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig so. Also es ist anders und das mag ich gerade. Ja, okay. Na, ist ja ganz gut, wenn mal was hervorsticht, oder? Als immer nur der Einheitsbrei, der da alle 2 Wochen auf Netflix hochgeladen wird. Wie Gossip Girl, was meine zweite Sache ist, die ich gerade angefangen habe, Moritz. Ach ja. Ja. Und der war so maximal confused, dass da einfach 10 Leute und die sind alle miteinander so. Ja. Mhm. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Deswegen war es witzig auch, dass ich bei Eva irgendwie bei Real neulich was gesehen habe, dass sie das auch, glaube ich, geguckt hat oder so. Auf jeden Fall. In verschiedenen Ecken ist das jetzt auch aufgetaucht. Das ist sehr gut möglich, ja. Also ich sag's immer wieder und ich sag's auch jetzt gern nochmal, ich wechsle immer Gossip Girl mit Gilmore Girls. Beides genial. Beides genial. Also Gilmore Girls nochmal zacken, finde ich so more comfort. Aber es ist auch bald wieder Oktober dann und dann. Dann ist Gilmore Girls Zeit. Ja. Na, da hast du ja einiges gesehen, Mensch. Ich habe leider, dadurch, dass ich jetzt eine Woche Ägyptenurlaub hinter mir habe, mit sehr viel Entspannung, habe ich seit der letzten Aufnahme leider nichts gesehen an Filmen oder Serien, wo ich mit Max aufgenommen habe. Deswegen kann ich hier nicht viel beitragen, außer vielleicht, dass ich ein bisschen Tour de France geschaut habe im Urlaub. Immer wenn es Siesta war, in der Nachmittagszeit, waren wir im klimatisierten Zimmer und lief der Fernseher so im Hintergrund mit ARD. Mm. Und da lief, weil es halt gerade war, Tour de France. Aber das gehört ja hier nicht her, deswegen, ja. Vielleicht habe ich bis zur nächsten Folge dann wieder ein bisschen was. Dann mach doch einen Ausblick. Hast du dir schon was vorgenommen bis zur nächsten Folge? Na, Barbie, ja dann, definitiv. Boah, Barbie, ja. Oppenheimer möchte ich auf jeden Fall auch noch sehen. Da bin ich sehr gespannt. Das weiß ich gar nicht. Ich habe gestern gesehen, dass dieser Talk-to-Me-Horrorfilm als Festplatte geliefert wurde. Also ich weiß, dass da bei uns in der Sneak lief, aber wenn die Festplatte nochmal kam, deutet das ja stark darauf hin, dass der bei uns auch im normalen Programm laufen wird. Den würde ich mir nochmal angucken wollen, weil ich da auch schon Gutes drüber gelesen hatte. Ja, also das wäre jetzt so die Kinosachen. Das weiß ich gar nicht, was ich mir jetzt so nochmal angucken würde. Musst du eine Serie Catch-up-mäßig machen, oder? Ah, doch, ich habe eine Serie gesehen jetzt die letzten Tage, und zwar die Mini-Doku zu Arnold Schwarzenegger auf Netflix. Das waren 3 Folgen, dreiviertel bis Stunde. Hätte ich jetzt fast vergessen, Mensch. Und jede Folge thematisiert so einen Lebensabschnitt von ihm, der halt prägend war. Das heißt, die erste Folge geht halt um seine Bodybuilding-Karriere, wie er da in der Jugend zu kam und das aufgebaut hat und dann halt zum, ich sag jetzt mal, absoluten Star wurde in der Szene. Das zweite dann seine Filmkarriere, die er dann im Anschluss gestartet hat und natürlich sehr erfolgreich wurde. Und die letzte Folge ist dann quasi zu seiner politischen Karriere, als er Gouverneur von Kalifornien war. Das fand ich ganz interessant, nochmal so kompakt zu sehen. Ich meine, der Mann ist in den Boulevardmedien sicherlich immer präsent gewesen und dadurch hat man natürlich auch viel mitgekriegt. Ich jedenfalls. Auch weil mein Opa großer Bodybuilding-Fan war. ja. Ist ein sehr nischiges Ding, also. Findest du? Also für meinen Opa absolut nicht. Der hat sehr viele Flex-Zeitschriften. Das ist so Bodybuilding-Magazin. Das hört sich schon echt schlimm an. Ja. Der hatte da immer im Nachtschrank und gern mal vorm Schlafengehen nochmal so drin geblättert. Nee. Diesen übertrieben muskulösen Männern, die ihre Muskeln da flexen. Mm. Ja, so war das damals. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, bestimmt, aber ich meine, wie viele Zeitschriften gibt es noch am Kiosk heutzutage? Na, bestimmt dann unter ja Men's mehr. Health ist ja das Einfachste sozusagen und dann geht's. Ja. Eieiei. Naja. Dann gehen wir mal in den Film rein. Little Nemo, Abenteuer im Schlummerland. Ich habe ihn gestern gesehen. Und mir ist erst am Ende, ich hab komplett unvorbereitet so geschaut, einfach mal angeschaut. Außer natürlich die Infos, die ich kurz von dir bekommen hatte, auf welche Stellen ich so ein bisschen achten soll. Und mir ist erst am Ende dann aufgefallen, dass das eine amerikanisch-japanische Produktion war. Das wusste ich vorher gar nicht. Und dann habe ich in der Nachbereitung gelesen, dass sogar unser aus der letzten Folge bekannte Freund Hayao Miyazaki, der auch da die Prinzessin Mononoke gemacht hat, ein Jahr lang an der Produktion involviert war. Da habe ich ein bisschen geschmunzelt, muss ich sagen. Das ist ja cooler. Also hier Full Circle Moment. Ja, das fand ich echt cool. Das hätte ich nicht gedacht. Also scheinbar haben die 1982 halt mit der Produktion angefangen und die wollten, es ist ursprünglich japanische Idee gewesen, und die wollten wohl den ersten Anime-Film produzieren, der einen landesweiten US-Release bekommt. Und haben sich da halt amerikanische Partner gesucht. Und dadurch, dass dann zwei doch sehr unterschiedliche Länder vielleicht miteinander produziert haben, kam es halt zu diversen kreativen Differenzen, was da die Produktion anging. Und dadurch sind halt viele Leute gekommen, viele Leute gegangen. Unter anderem war halt auch dieser Miyazaki mal dabei, ein Jahr lang. Und hat dann im Nachgang gesagt gehabt, dass, also er war sehr früh dabei, muss man dazu sagen. Ich glaube von 82 bis 83 oder so. Und er hat im Nachgang gesagt, dass es wohl die schlimmste Erfahrung seiner Karriere war. Wahrscheinlich, weil die Amerikaner doch eine ganz andere Vorstellung hatten von dem Endprodukt als die japanischen Animateure und so weiter. Das fand ich ganz interessant. Und dass es dann tatsächlich 10 Jahre bzw. 7 Jahre gedauert hat, bis der Film rauskam, fand ich auch ganz interessant, weil der Film erst in Japan nach 7 Jahren rauskam, 89 hast du ja schon gesagt. Und ein weiterer witziger Punkt ist, dass in der Zwischenzeit, also der Film dann erst 92 in den USA, und in der Zwischenzeit kam aber das dazugehörige Nintendo-Spiel Little Nemo Dream Master oder so, wohl auf den Markt, unter anderem halt auch in den USA. Und die Leute wussten damals gar nicht, dass das zu einem Film gehört, der noch gar nicht bei denen raus war. Weil auch auf dem Spiel, auf der Verpackung oder so, gar keine Werbung für den Film war, denn da war er noch gar nicht draußen. Das ist doch dann Absicht, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass die... Das ist ja, also ist sehr schon totaler Schmarri, also dann hätten sie doch einfach warten können. Ne? Also die Leute dachten damals, es gibt scheinbar einen, so eine Comic-Reihe, so Comic-Strips wie bei den Peanuts aus Tageszeitungen, auf denen der Film und das Spiel halt basiert. Und die dachten halt, das Spiel basiert nur auf diesen Comic-Strips. Hier von McKay. Statt auf dem Film. Genau. Ja. Ja, das ist so, das sind so die Sachen, die ich im Nachgang dann gelesen habe, die ich ein bisschen witzig fand. Vielleicht kannst du kurz mal die Handlung zusammenfassen. Also es geht um den kleinen jungen Nemo, der eigentlich so ein voll normaler Boy ist. Und der erlebt aber nachts immer Abenteuer. Und dann eines Nachts fliegt er zusammen mit seinem Eichhörnchen Ikarus auf seinem Bett sozusagen ins Schlummerland. Wo er dann, wo der durch den König vom Schlummerland zum Thronfolger, sozusagen zum Prinzen von Schlummerland ernannt wird. Und ja, bekommt da einen goldenen Schlüssel, der sozusagen alle Türen öffnet im ganzen Schlummerland. Also so richtig schon auch krass für Verantwortung. Nemo könnte 10 sein, so ungefähr, dass man sich mal das im Verhältnis vorstellen kann. Ja, und der öffnet aber versehentlich die Tür zum Land der Albträume. Und so kann ein böser Dämon, zu dem wir vielleicht später mehr erzählen können, ins Schlummerland eindringen und den König entführen. Tja, und die Story ist natürlich, was macht Nemo als nächstes? Wird er ihn befreien? Kann er ihn befreien? Und wie passiert das genau? Das war sehr kurz und knapp, sehr gut. Das hatte ich lange nicht so. Sehr gut. Zuerst mal würde mich interessieren, wie du überhaupt auf den Film gekommen bist, natürlich. Weil ich hatte den Film dann irgendwann mal eingegeben auf Google oder so. Und von den Bildern her dachte ich würde den kennen. Vielleicht irgendwann mal in der Kindheit gesehen. Aber jetzt beim Schauen hat mich tatsächlich nichts irgendwie an meine Kindheit erinnert. Deswegen, und weil es auch so ein, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Deswegen würde ich mich jetzt interessieren, wie du auf diesen Film gekommen bist. Ganz einfach. Also ich weiß auf jeden Fall meine erste Erinnerung, also deswegen hat er sich bei mir auch so eingebrannt. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben über Angsterzeugung und Angstbewältigung durch diesen Film. Und bei mir war es definitiv Angstentwicklung. Und ja, der war damals bei uns im DVD-Schrank einfach drin. Und deswegen habe ich den so. Und der ist so anders als die anderen. Und da gibt es halt noch andere Szenen, über die wir später sprechen können, die sich so in meinen Kopf einfach eingebrannt haben, die so richtig random sind. Und wenn ich jetzt auch den Film nochmal gucke, habe ich da auch wieder dieses Wiedererkennungsmerkmal. Und dass sie überhaupt, glaube ich, in meinen DVD oder in unseren DVD-Schrank gefunden hat, ist, dass meine Mama mit Kindern von ihrer besten Freundin oder so damals, die war im Kino und hat den angeguckt und sie saß selber drin, hat sie mir dann später mal erzählt und dachte sich, okay, hu, das ist aber ganz schön krass so. Der ist ja, glaube ich, ab 12 freigegeben. Das heißt, die könnte ja alle Kinder ab 6, glaube ich, dann damals schon mitnehmen. Und die hat auch den Kindern an beiden angeboten, wenn euch das zu gruselig ist, können wir gerne gehen. Aber die Kids so, nö, wir gucken das und ja. Das ist auch krass. Die Regelung gab es damals noch nicht, dass man bei Filmen ab 12 mit 6 schon rein konnte. Die kamen müssten erst sie ja schon 12 gewesen Harry sein, Potter meinst du? 3. Also dann ist er wahrscheinlich ab 6 freigegeben. Weil, wie gesagt, es kam erst bei Harry Potter 3 und das ist ja dann schon doch noch Anfang 2000er. Aber ja, ich fand den auch sehr gruselig teilweise, also überraschend. Ich habe mich jetzt nicht gefürchtet in dem Sinne, aber wenn man sich so hineinversetzt in ein kleineres Kind, dann kann ich mir vorstellen, dass einige Stellen dann doch ein bisschen krasser auf einen wirken. Gerade schon der Anfang, als er hier in seinem Bett eindöst und plötzlich dann halt im Traum, sage ich jetzt mal, wach wird, mit dem Bett anfängt abzuheben und loszufliegen. Oh ja, und dann dieser Zug. Plötzlich wandelt sich das dann in diesen Albtraum. Also von jetzt auf gleich ist er in diesem Albtraumland plötzlich und dann kommt dieser Zug, wie du schon gesagt hast, ja. Und das wird dann plötzlich so eine richtige Verfolgungs-Action-Szene, die schon sehr dramatisch und schnell auch dargestellt wird. Und man dachte, huiuiui, da geht ja einiges. Ich finde das da auch sehr spooky, dass er vor diesem Zug halt so flieht und schneller und dann rammt er so hinten die ersten Bettpfosten vom Bett und ja. So. Und dann kommt er gerade an diesen Steg, so die Tür hinter sich zumachend so. Und dann ist doch irgendwie, dass seine Mama ist irgendwie in der Küche oder ist sie überhaupt in der Küche? Genau. Auf jeden Fall ist er in seinem Haus und er ruft einfach und es kommt niemand und es hilft ihm niemand. Und ich dachte so, und genau so sind krass. Albträume. Und genau so. Ja, das stimmt. Das war halt wirklich, ja. Und ich finde überhaupt, das zieht sich den ganzen Film so lang, sodass Albträume, die ich als Kind hatte oder jetzt auch noch habe, dass die genauso ablaufen, wie die dort so abgebildet sind. Ja, das ist schon stark. Wie die Mutter dasteht, mit dem Rücken zu ihm, halt irgendwas mit ihr in irgendwas rührt da in der Schüssel und halt gar nicht auf ihn reagiert. Das heißt, also die Schutzinstanz, die sie eigentlich hat, die kann gar nicht aktiviert werden von Nemo. Und er ist halt dann komplett hilflos und versucht, die Tür zuzuhalten, was gar nicht funktioniert, weil er ist ein Kind gegen den Zug. So. Also, das ist schon sehr dramatisch dargestellt auf jeden Fall. Das fand ich schon krass. Ich würde dann gleich mit einer positiven Szene schon einsteigen wollen, die mit den Keksen. Ja. Und zwar für die Leute unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben. Also, das ist ja so, der wacht zwischendurch immer, also es ist wie so ein bisschen... Er wacht auf im Traum und ist dann im Traum und da sind so ganz viele Ebenen. Auf jeden Fall. Er träumt anscheinend, dass dort, ich bin mir auch immer noch am Ende nicht sicher, ob er es wirklich alles geträumt hat oder wie viel davon wirklich passiert ist und so weiter. Auf jeden Fall auf dieser Ebene kommen Leute durch sein Fenster rein und die sind vom Schlummerland und erklären ihn dann, ja, König Morpheus, so heißt der König, von wegen lädt dich da ins Schlummerland ein. Die Prinzessin, die es natürlich auch gibt, obviously anscheinend, die freut sich auch und die hat ein schönes Geschenk mitgebracht. Und er ist natürlich erstmal so, Mädchen, wo ich dachte so, boah, du kennst sie nicht mal halt. Ein bisschen unnötig, aber okay, gut. Zu dem Zeitpunkt, es basiert ja auch auf 20er Jahre Comics. Der Junge hat ja keine Comics. Freunde. Er hat nur sein komisches Flugfieder. Oh, was die anstrengendste Stimme überhaupt hat. Wirklich, ich hätte das jedes Mal punchen können, weil das so, naja. Auf jeden Fall bringt er so eine von diesen Zuckerfeen oder so eine schöne Schatulle und da sind wunderschöne Kekse drin. Dachte ich zumindest als Kind, dass die so, oh, sowas Leckeres habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den Film ja dann für meine BA mehrmals geguckt. Und ja, ich verstehe schon, dass ich die damals lecker fand, aber so geil sehen die jetzt auch nicht aus. Sehen aus wie Butterkekse, wo du einfach Zuckerguss draufgepackt hast. Also, ja, und deswegen hat mich das ein bisschen so wie so wachgerüttelt, dass die Kekse doch gar nicht so gut sind. Aber naja, okay. Aber das hat sich auf jeden Fall trotzdem bei mir eingebrannt. Ich weiß auch, wenn die Zähne kommen, jetzt kommen die leckersten Kekse überhaupt. So, dass das für mich so das erste war, wo ich mich dran erinnert habe. Was ich sehr witzig fand, nach dieser Anfangsszene, die wir gerade schon beschrieben haben, wacht er ja auf, indem er aus dem Bett fällt. Und in dem Moment ruft die Mutter so, Nemo, alles okay? Hast du wieder heimlich Kekse genascht oder so? Und dann kommt ja die Szene, also später dann ein paar Minuten, du jetzt gerade beschrieben hast, mit den Keksen von der Prinzessin, die sie extra als Einladung sozusagen ihm überreicht. Und dann dachte ich mir natürlich, ob die Kekse und das Süße, was vorher ja schon mit Träumen oder vielleicht auch schlechten Träumen verknüpft wurde durch die Mutter, dass das sozusagen die zwingende Voraussetzung ist, also die Eintrittskarte überhaupt in dieses Schlummerland da zu kommen. Ach so, dass du meinst, er kommt nicht ins Schlummerland ohne Kekse zu essen, oder? Ja, eventuell, keine Ahnung. Das habe ich mir dazu gedacht. Oder dass das vielleicht der Grund dafür ist, dass es später zum Albtraum wird. Weil der Moment, wo er anfangs aus dem Bett fällt, ist der Grund für die Mutter zu fragen, ob er heimlich Kekse genascht hat. Also so, als wäre das halt so schon eingeübt. Immer wenn er Süßes isst, träumt er schlecht danach und fällt halt aus dem Bett. Hast du mal auch geachtet an die Decke, so bevor diese ganzen Leute, hast du gesehen, was an der Decke so hängt und bei dem im Zimmer so rumsteht? Alle Sachen, die in den Träumen vorkommen. Genau, und das finde ich halt auch. Auch dieser, er trifft ja am Anfang den Zirkus, ne? Und er will ja unbedingt genau, in diesen Zirkus Parade. Rein und dann diese Leute, die in dem Zirkus da auftreten, sind ja auch die vom Schlummerland. Ja, nur in anderer Kleidung, ne? Hm. Ja. Das fand ich auch, also ich generell sehr schön detailliert, der Film auch. Also an der Stelle erstens, wie du jetzt schon gesagt hast, dass es eigentlich immer die gleichen Dinge oder Personen sind, die er aus der realen Welt kennt, die dann in seinen Träumen vorkommen. Und dann bei dem Rundgang durchs Schlummerland zum Beispiel, also was ich halt witzig fand, jetzt als ein Beispiel, die schweben dann durch so Wolken und sind plötzlich dann so in Stück Wolken gekleidet und sitzen dann halt da. Oh ja. Das fand ich ein ganz niedliches Bild. Einfach, ja. Ich finde auch seine erste, das wäre jetzt sozusagen in dem gleichen, ich würde es in diesen Nostalgie-Top von mir reinwerfen, so das bei Minute 18 mit der Kolbendichtung. Und ich habe wirklich dieses, oh, wo ist diese verflixte Kolbendichtung? Oh, Kolbendichtung. Und ich habe keine Ahnung, was eine Kolbendichtung halt ist, ne? Aber als Kind habe ich anscheinend diesen Film so oft geguckt. Oder es hat sich so da eingebrannt, dass ich auch, wenn mein Bruder das jetzt sagen würde, wüsste ich sofort, dass es dazu gehört, so bestimmte Intonationen und so. Und das fand ich auch überhaupt, dieser Größenvergleich. König Morpheus hat ja, ich finde, er hat ein bisschen was von diesem Weihnachtsmann, dieses, naja, mit seinem langen weißen Bart und ist ein großer, dicker Typ halt, ne, aber freundliches Gesicht. Und überhaupt finde ich das auch süß, wie er sich da, der kommt ja auf einem Mini-Zug, auf einem Spielzeugzug so angefahren, mehr oder weniger. Und dann hält er ja an, ah, oh, das ist es nicht, nein, das ist es auch nicht. Und ich dachte mir so, das ist halt ziemlich relatable, weil ich mache das halt auch, wenn ich über Sachen so philosophiere, wenn ich was mache und das funktioniert nicht, dann fange ich auch an, mit mir selber zu reden. Und deswegen dachte ich, ah, vielleicht ist es auch von da, keine Ahnung. Also Morpheus, nicht nur ein Bastler in Träumen, sondern auch tatsächlich im richtigen Handwerk unterwegs, der da versucht, die Lokomotive zu reparieren, die so klein ist und er so groß, dass der eigentlich nur kaputt gehen kann. Ja, und wo die reiten ja dann auch dadurch dann durch diesen Palast so und ich finde, das macht es alles so, also es ist ja ein Traum und oder auch nicht. Und das ist einfach, es lädt aber auch zum Träumen ein, dieses ganze Schlummerland. Da gibt es so viele Sachen, wo ich denke, ich habe davon selber halt schon mal geträumt, in dieser Art und Weise und wie man sich verhält, wen du dort triffst, was du so machst und das Farbschema, was dort auch benutzt wird, das sind sehr, so diese pastelligen Töne, so im Himmelsbereich. Ja. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch so eine sanfte Musik dabei. Welche Leute man so trifft, ich fand, dieser Flip sticht natürlich sehr hervor. Dieser Clown, diese Clownsfigur, die er schon bei der Parade am Anfang trifft, ihn da umschubst oder glaube ich jedenfalls, mich erinnern zu können. Und dann natürlich in seinen Träumen im Schlummermann wieder auftaucht. Den fand ich ganz interessant, weil er einfach so der komplette Gegenpol zu dem ist, was sonst im Schlummermann lebt. Weil er so rüpelhaft freche, ist. Rüpelhafte, chaosstiftende Clown mit Lastern, also er raucht ständig Zigarre und rennt dann letztendlich aber immer vor den Konsequenzen davon. Also er zeigt ja auch einmal kurz das Gesuchtbild da von ihm, wo sehr viele Nullen hinter der Eins oder was das ist, draufstehen, also sein Kopfgeld. Und immer wenn er stiftet Chaos und rennt dann weg, weil er sich nicht der Verantwortung stellen will, beziehungsweise schiebt sie halt anderen zu. Jetzt können wir natürlich darüber reden, inwiefern das eine Seite von Neomo selbst ist, die vielleicht ihn personifiziert, weil am Anfang ist er ja auch noch so ein bisschen, nein, ich war das nicht, als er hier die Tür aufgeschlossen hat zum Beispiel. Klar lässt er sich überreden, aber am Ende hat er die Tür aufgeschlossen ins Albtraumland. Das muss man ja klar so sagen. Und er drückt sich da ja auch ein bisschen vor der Verantwortung und sagt, nein, ich war das nicht, er war es, Flip war es. Ja, also tatsächlich, obwohl es so zwei Hauptcharaktere sind, gehen mir beide so unglaublich auf die Nerven. Ich finde die so unangenehm, Flip vor allen Dingen. Und ich hasse Clowns, wirklich. Aber nicht so von wegen, oh, die sind so gruselig. Nein, die gehen mir so richtig auf den Sack. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, wenn Flip auftaucht, so pff. Was hat dich an ihrem Weißen gestört? An dem Jungen? Ach, erstmal war der so weiß. Also so vom Artwork so. Das war so, als wenn du vergessen hast, so per Drag and Drop so Farbe reinzumachen. Das war halt irgendwie ein bisschen komisch so, weil der sah immer so krank aus. Und dann war der immer so bockig. Und ich dachte so, wirklich, reiß dich mal zusammen. Hier ist richtig cooler Kram so. Und zum Beispiel auch mit der Prinzessin hat er super viel Spaß gehabt. Und am Anfang hat er so getan, nee, die ist doof und was weiß ich so. Und der spielt sich immer, also, es ist halt ein Kind. Ich glaube, das ging mir so ein bisschen in diese bockige Kindesphase. Ja, und so Flip, wie gesagt, ne, der macht immer nur Mist und dann mit dieser Krähe und dann sieht er so unangenehm aus. Der hat ja auch so ein grünliches Gesicht. Der sieht richtig hässlich aus. Ja. Und ich finde, also mich würde es nicht wundern, wenn er auch im Albtraumland sehr erfolgreich wäre und dort leben würde. Ne? Das ist eine richtige Ratte. Er ist ja auch im Untergrund vom Schlummerland unterwegs. Auch wenn aus irgendeinem Grund Nemo diese Klappe da öffnet, als die flüchten im Boden. Aber es ist ja dieser Flip, der dann direkt sagt, ja, ich kenne mich hier aus und ich kenne alle Wege und Geheimverstecke, sag ich jetzt mal. Erkennt er die wirklich? Das frage ich mich auch. Ob der halt nicht die ganze Zeit eine Bums erzählt. In dem Moment glaubt man es irgendwie nicht so richtig, weil er war ja schon vorbeigerannt an dieser Klappe im Boden. Und Nemo ist da zufällig draufgetreten, also aufgegangen. Aber ja, also ist ein bisschen Hochstapler, der Flip. Bis zum Schluss, kann man sagen. Aber wir können ja nochmal zu dir, wo er den goldenen Schlüssel bekommen hat, der an sich auch schon sehr prachtvoll ist. Und du siehst ja auch, dass da mit Macht kommt. Also Schlüssel jetzt vom Schlummerland. Das ist ein riesengroßer goldener Drache, der so... Ist das Maul der Schlüssel? Nee. Das ist nur... Das ist dann sozusagen... Ich glaube, das ist der Schwanz dann. Wo dann irgendwie so... Ach, Schweif. Und auf jeden Fall packt er den ja... Ja, das ist so ein bisschen imposant auch geschwungen und sieht sehr... Und in diesem riesengroßen Tor so, oder hinter diesem Tor, wo Morpheus wirklich, der hat eine Lektion bekommen, so von wegen, sei der Prinz, so von wegen, das restliche, ach, das kriegst schon hin, aber nicht die Tür öffnen. Und was muss natürlich Nemo machen? Die Tür öffnen? Weil Flip ihn so ein bisschen los, wir gucken bloß rein und und da fand ich kurz, zum Beispiel... Mal kurz schauen, ne? Ja, und da war auch das erste so, also dieses Türverfolgungsszene war ja schon sehr gruselig. Und dann guckst du in diese Tür rein und es ist so schwarz und auf einmal wie so ein Sud. Wie so eine Öllache, die ja jetzt irgendwie, es ist wie so, als ob da unten Gewitter als Ölform, irgendwie ist es wie so ein Liquid einfach so. Und es ist wirklich, das läuft mir eiskalt runter. Ich fand das so gruselig, einfach da reinzugucken. Und du siehst ja dann auch überhaupt die bösen Gestalten in diesen Träumen haben immer rote Augen. Und das siehst du ja irgendwie, ist das da schon mit dabei? Ja, doch. Ja, und das auf jeden Fall, ich so, boah, und dann kriegt er diese Tür nicht zu. Das stimmt, weil Flip wegrennt. Er kommt nicht mal an den Schlüssel ran. Ja, wirklich. Und dann ist er halt offen und er rennt auch weg, weil er Angst hat. Das ist einfach alles gut. Flips Schuld, wirklich. Wirklich, Nemo wacht halt immer, wenn es Konsequenzen gibt, gefühlt auf. Ja. So wie im echten Traum, man fällt halt nie, bis man sozusagen landet, so. Ja, das stimmt, ja. Dass man vorher wach. Einfach durch das, was dazwischen passiert schon. Ich fand aber auch interessant, ich weiß gar nicht mehr, was war, aber an mehreren Stellen sind immer so Sachen, durch die man so normalerweise im Traum aufwacht, wie zum Beispiel das aus dem Bett fallen, glaube ich am Anfang schon ein bisschen dargestellt, oder dieses fast Ertrinken, dass er da einmal so im Wasser ist und das führt bei Nemo im Film, jedenfalls glaubt man es, halt immer dazu, dass er nicht aufwacht, sondern der Traum sich verändert. Das kennt man ja auch so ein bisschen. Wenn man denkt, man wacht jetzt auf, also ich hatte das jedenfalls mal eine Zeit lang, dass ich immer so dachte, ich bin jetzt aufgewacht und der Albtraum ist vorbei. Dabei hat sich das eigentlich nur gewandelt und man war im nächsten Traum drin. Das ist wie ein anderes Level. Wenn du das kennst. Ja, genau. So Level abgeschlossen, geht's dann weiter. Und alles hat sich verändert, aber es ist immer noch das Gleiche. Im Grunde. Ja, das fand ich ganz gut, dass es mit eingearbeitet wurde, so ein bisschen. Dass man damit, wie die Jugend heute sagen würde, relaten kann. Ja. ich finde überhaupt, also auch zu nochmal zu auf diesen Gestaltungsebenen und auch so Wahl, wie man aufwacht. Ich finde es halt auch krass, wenn er diese Gruse gestalten, zum Beispiel den Albtraumkönig, weil wow, okay, ja klar, obviously, also es gibt natürlich zwei Könige, die sich da bekämpfen, mehr oder weniger. Und das ist ja auch dieser Dämon, der letztendlich geflüchtet ist, so. Und ich finde das Character-Design von dem unglaublich, also unfassbar gut, weil das so scheußlich und gruselig ist, dieser dunkle Teufel, Dämon und diese großen Zähne, diese riesengroßen glühenden Augen und so, und der hat auch so, boah, also den finde ich tatsächlich noch mit meinen 24 Jahren immer noch gruselig, der würde mich wirklich rip einfach, nee, das ist... Ja. Aber allgemein, ich fand auch, nicht nur ihn jetzt zum Beispiel, sondern auch, als sie dann im Albtraumland gelandet sind mit ihrem Bötchen und da Schiffbruch erleiden und diese komischen Wasser-Echsen-Menschen, ich finde, die sehen auch schon mega gruselig aus. Also allgemein, alles, was im Albtraumland vorkommt, sieht irgendwie gruselig aus. Selbst diese, Anführungsstrichen, Freunde, die sie dann finden. Diese Kobolde da, die sie, um P und diese so. Diese Kobolde, genau, die eigentlich ja lieb sind, sehen schon ein bisschen gruselig auch aus. Ein bisschen hässlich, verwaschen, gruselig. Aber dieser Albtraumkönig, ja, der ist schon sehr gut gezeichnet, das muss man sagen. Da gibt es Filme, die das nicht so gut hinkriegen wie an der Stelle. Ich finde halt überhaupt, oft ist es diese Hilflosigkeit mit, deswegen habe ich den Film heute sozusagen ja auch mitgebracht, weil ich da auch das ein bisschen thematisieren wollte in dem Film. Das ist jetzt, ich finde es auch witzig, wie wir jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich, ja, der ist richtig gut, aber er ist auch verdammt gruselig und zwar da und da und da und da. Und bis jetzt sind die Kekse das Einzige, was so erwähnt wurde. Und das von wegen der so sehr technikbegabt, dass der Morpheus, was so positiv ist. Was Schönes sozusagen. Und deswegen finde ich es so krass, dass der das überhaupt ins Business geschafft hat, so für als Kinderfilm. Weil das sind so viele gruselige Sachen. Also in meiner Arbeit ging es ja auch darum, was generell so von Kindern, also was so Angstauslöser sind, ist so diese Hilflosigkeit, dass du nichts machen kannst. Das hatten wir da gemacht, zum Beispiel mit der Mama. Dann überhaupt diese Dunkelheit, was du ja beim Albtraumkönig in dem Albtraumland, das ist auch immer nachts, wo die Kreaturen dann angreifen und so. Das ist damit dabei, überhaupt Naturgewalten. Es gibt wirklich auf jeder Ebene gefühlt, auf der Nemo chillt, ist es halt immer ein Chaos dann. Wo immer so Naturgewalten halt auf den Zug kommen und überhaupt so persönliches, dass man dem wehtut, ist ja auch immer so, also so eine Omnipräsenz von der, vom Grusel, Gewalt und Angst ist eigentlich in jeder Szene zu sehen. Sobald die nicht mehr im Schlummerland sind, und im Schlummerland sind es ja gefühlt die ersten, was, 15 Minuten? Das stimmt, ja. Der ist schon, könnte man sagen, sehr negativ aufgeladen. Der Film. Gibt es denn bei dir so Charaktere, die du gut fandest oder wo du sagst, ach, find, also sowohl vom Design als auch von der Persönlichkeit, wo du sagst, ach nee, wäre ich gern befreundet oder nee, kann mir gestohlen bleiben? Ich fand den Morpheus ganz cool. Der ist ein bisschen großes Kind. Als ich den gehört habe, auch musste ich an meine Kindheit denken, natürlich, weil, also ich weiß nicht, hast du ihn auf Deutsch oder Englisch gesehen? Ich habe nur auf Deutsch gesehen. Okay, ich auch. Und in dem Moment, wo dieser König Morpheus auftaucht und seine Stimme ertönt, musste ich natürlich sofort sowohl an Balu der Bär aus Dschungelbuch denken, als auch an Earl Sinclair aus Die Dinos, weil das die gleiche Synchronstimme ist. Deswegen, also mit dem könnte ich mir vorstellen, befreundet zu sein. Wollte ich gerade kurten, ich habe es rausgesucht gehabt. Lalala. Das finde ich natürlich nicht. Wo ist denn das hin? Ja. Edgar Ott heißt der Mann. So. Das schneide ich dann zusammen. Natürlich die Stimme von Edgar Ott. Hat auch Benjamin Blümchen gesprochen. Also der Mann sollte Kindern geläufig sein. Das habe ich jetzt was richtig, in dir zerstört? Nee, das ist richtig, also es macht doch so viel Sinn, dass man den dann dafür nimmt, weil das sind ja alles so große männliche Personen, so Bezugspersonen, wo man denen nur Gutes wünscht, die vielleicht manchmal ein bisschen trottelig sind. Was ja, ich glaube, Morpheus doch auch irgendwie in sich hat. Zum Beispiel in dieser Szene, wo er tanzt und Memo die ganze Zeit, oh, guck hinter dich. Und er guckt einfach nicht wirklich. Und ich dachte mir so, huh, der ist ich voll mag, am Tanzen. Ein Glück mag ich den, weil sonst, ja. Das stimmt. Aber diese Szene war auch, auch um das jetzt nochmal kurz anzuschließen, alles, was wir vorher gesagt hatten, auch da wieder diese Hilflosigkeit, weil er ja das Zepter versucht, zu Morpheus zu bringen, um den Albtraumkönig da zurückschlagen zu können. Und durch die Massen, die da auf dieser Krönungsfeier von ihm selbst sind, kommt er halt nicht bis zu ihm durch. Und das sind alles Erwachsene auch. Das finde ich auch crazy. Ja, das stimmt. Das sind keine Kinder im Schnurrland. Außer die Prinzessin. Aber die sitzt halt auf dem Thron und fragt sich, was los ist. Ja, was darum die auch nichts macht. Das sind so viele Leute und einfach so gucken die einfach weg. Ist auch komisch. Ja. Aber da auch, wie gesagt, dieses Anrennen gegen die Leute, vielleicht auch so ein bisschen so im Gegenteil zu dem, was man vielleicht aus Träumen kennt, wenn man versucht, von was wegzulaufen, aber irgendwie scheinbar nicht vorwärts kommt. Hier versucht er, zu was hinzulaufen, kommt irgendwie nicht so richtig vorwärts. Und dann, wie sich vom Boden diese wabernde Masse halt an den Knöcheln entlang und dann an Morpheus hoch und ihn dann halt mitnimmt. Das war schon sehr gut gemacht, muss man sagen. Das hat einen sehr gruseligen Effekt. Ich finde auch, um das mal einzuschieben, wegen diesen Kindheits- und überhaupt sich daran zu erinnern und so, dieses Yuzama Pyjama und diesen Zauberspruch, den er bringt. Der ist wirklich richtig genial und so. Und den gibt es bei mir auch in der Familie jetzt heute noch, wenn jemand Pyjama, zum Beispiel wenn das Wort Pyjama fällt oder irgendwas in die Richtung, dass dann Mama, Johannes oder ich anfangen, Hüsama, Pyjama, und dann wird es immer lauter und dann musst du immer mehr Wörter dazu packen. Das ist auch, ja. Ja, das ist auch so ein beliebtes Motiv in Filmen, dass immer so zwei Dinge gibt, die man irgendwie so zusammenbringen muss, dass sie entweder gefährlich für einen selber oder gefährlich für andere werden. Wie zum Beispiel halt mit diesem Zepter und diesem Zauberspruch. Weil wir sehen ja dann, nachdem Morpheus halt entführt wurde und Nemo es geschafft hat, den Zepter zwar zu behalten, aber sich nicht mehr so richtig an diesen Zauberspruch, den er halt einmal gehört hat, erinnern kann. Er kann das Ding noch nicht so richtig nutzen. Ja. Er sagt da, prappelt da immer was von Pyjama und Pyjama, bla bla. Aber das aktiviert diesen Zepter noch nicht so richtig. Und letztlich sind es dann halt die Freunde von ihm, halt namentlich der Ikarus, der ihm dann diesen Zauberspruch auf diesem Blatt Papier halt direkt vor die Augen hält, dass er wirklich gar nichts mehr schief gehen kann. Weil selbst vorher hat Nemo es nicht geschafft, von diesem Zettel abzulesen, so richtig. Und immer so ein bisschen gestottert, also so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Hat soll Nemo doch vielleicht LAS? Klasse wiederholen. Ha. Ja. Das kann gut sein. Das hat er hier verarbeitet, wirklich traumatische Erlebnisse in der Schule, weil es geht ja um die 20er. Und so wird geschlagen und erstmal so, oh, und ich kann nicht lesen, nicht mal in so einer wichtigen Situation. Das ist schon traurig. Man muss das Flughörnchen einem quasi das schon vorlesen. Also so weit ist es ja fast schon gekommen. Dann im großen Finale. Dass dann wirklich nichts mehr schiefgehen kann. Also ein Danke an der Stelle an Ikarus. Ja, ein kleines Shoutout. Dass er das Schnurrland gerettet hat. Weil ohne ihn wäre Nemo an der Stelle nichts gewesen. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich dachte echt, jetzt kommt noch sowas. Stark. Nutzt Code Ikarus für 10% off für mein Merch. Wenn ich Merch hätte, wär cool, ja. Dann könnte man das so machen. So weit sind wir leider noch nicht. Vielleicht irgendwann. Wäre schon cool. Weiß gar nicht, was das kostet im Einkauf. So ein cooles Shirt mit Logo. Kommt bestimmt auf Quandi an. Ja. Mal schlau machen. Ja. Hast du noch Stellen, die besonders positiv oder negativ auf dich gewirkt haben? Ich würde es tatsächlich gern dabei belassen, weil die anderen gehen zu sehr ins Thema rein und so. Und da muss man, ich bin auch jemand, ich pausiere ja den Film und analysiere dann die Szene. Deswegen ist es, ich finde, reicht es an der Stelle auf jeden Fall damit. Okay, ja. Den Film gibt es nämlich auch auf YouTube. Deswegen, falls jemand... Echt? Nicht. Ja. Okay, ich habe mir extra die DVD besorgt. Hätte ich das gewusst... Ich hätte auch die DVD gehabt, so, ne? Das wäre jetzt nicht so wild. Naja, okay. Ich habe da irgendwie auch gar nicht drüber nachgedacht, dich mal zu fragen. Weiß ich auch nicht, warum. Nee, ich habe einfach so eine Core-Memory. Ich kann mir einfach diese, 89 Minuten oder, 92 Minuten einfach so gut merken, dass ich sagen kann, um 14 Minuten ist das und das passiert. Ja, aber ja, wenn du sagst, dass du den auch in deiner Bachelorarbeit verarbeitet hast. Hm. Ja. Naja, da habt ihr es gehört. Wer möchte gern auf YouTube gucken? Oder anderen Plattformen, ich weiß es nicht. Bestimmt auch auf Prime. Oder ihr fragt mich nach der DVD oder Eve. Wir sind ja jetzt Nemo-Fanboys. Große Nemo-Fanboys, ja. Wirklich, Nemo sind halt gute Characters. Sobald das irgendwie im Titel steckt, würde ich sagen, 10 von 10. Mhm. Also du bist auch Captain Nemo-Fan? Ich habe jetzt eher an Findet Nemo gedacht, aber... Das dachte ich mir schon, aber ich möchte gerne auf Kapitän Nemo eingehen. Weil er ja quasi der Abenteurer ist, der tief ins Meer abtaucht und Little Nemo, der in die Träume abtaucht. Wow. Ey, das ist schon crazy. Und Nemo und Little, ach, der andere, naja, der Fisch Nemo, der ist auch auf einer Journey. Alles sind krass. Ja. Schon viele Abenteuer da im Nemo-Namen. Ja, cool, würde ich sagen. Von uns beiden eine Empfehlung, oder? Ja, also von mir definitiv. Von dir auf jeden Fall. Mhm. Von meiner Seite auch. Ich muss sagen, ich hätte den schon mal in der Kindheit gesehen. Von den Bildern her kam mir das irgendwie bekannt vor. Vielleicht habe ich auch Bilder als Kind schon mal irgendwie davon gesehen. Hast du das Gameboy-Spiel vielleicht gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Das wäre jetzt crazy. Das wüsste ich. Okay. Das wäre cool, ja. Mhm. Ich gucke gleich mal auf eBay, was es kostet. Wenn wir hier fertig sind. Vom Zeichenstil, dass es auch ein bisschen gruseliger ist, hat mich das halt auch vielleicht dann einfach an andere Filme erinnert, die ich aus meiner Kindheit kenne, die halt nicht Disney sind einfach. Weil Disney ja immer ein bisschen fröhlicher ist. Hm. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele das gesehen haben und das wie so ein bisschen wie so, wenn man so traumamäßig, ich weiß, das ist so krass, aber wenn man der Film halt so gruselig ist, dass man den halt kein zweites Mal guckt. Aber er ist halt auch nicht so, also der hat ja am Anfang schon mit diesen Zügen und so, dass man da schon an dem Punkt sagt, davon nehme ich Abstand. Hm. Ich bin bis heute tatsächlich auf der Suche nach einem Kinderfilm, einem Zeichentrickfilm, den ich damals zu einem Kindergeburtstag von meinem besten Kumpel Gregor gesehen hatte im Kino. Ich weiß aber den Titel nicht und ich weiß nur noch, dass da irgendwie eine Kutsche vorkommt und dann wird irgendein Prinz oder eine Prinzessin entführt von so einer riesigen Fledermaus, die sehr, sehr gruselig war. Der ganze Film war sehr, sehr gruselig. Aber, also wer das hört und vielleicht diesen Film kennt, mehr weiß ich wirklich nicht. Mehr. Mich würde das brennend interessieren, was das für ein Film war. Den würde ich mir gerne nochmal angucken. Ich glaube, als Kind hätte ich den nicht so gern wieder gesehen, aber mittlerweile. In welchem Jahr habt ihr gerne geguckt? Ich sag jetzt mal 96, 97. Nee, das war Kindergarten noch eigentlich. 95, 94. Irgendwie Anfang bis Mitte 90er, behaupte ich jetzt mal. Da ist irgendwie so eine böse Fledermaus und dann natürlich ein Schurke, der diese Fledermaus kontrolliert. Oder so, es ist bloß ein Handlanger. Und diese Person hat da irgendeine royale Person da entführt. Hm. Das wäre auf jeden Fall eine gute... das hättest du als Filmquiz stellen können. Aber ich kenne ja selber die Antwort nicht. Tja, der Weg ist das Ziel. Ein Filmquiz an mich weiterhin. Nee, für die anderen so. Und dann entweder kommst du drauf oder du sagst es, tja. Und das ist einfach nur schön, dass wir hier eine Gemeinschaft gebildet haben und alle uns mal angestrengt haben, ne? Mhm. So positive Fehlerkultur halt. Mhm. So. Ich habe tatsächlich einen Punkt vergessen. Zwei Punkte. Entschuldigung, die wollte ich jetzt noch kurz als Nachtrag nennen. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, auch sonst nicht. Ich fand es ganz interessant, dass er im Schlummerland ankommt, rundgeführt wird und vor seiner Krönung dann quasi zur Schule muss. Und was der dort lernt. Aus diesem Traum, quasi wie so ein bisschen ein Albtraum für jedes Kind, dass er dann erst so was Schönes sieht und dann natürlich büffeln muss. Mit Tischmanieren, Tanzen, Fechten, Lernen, Reiten, was weiß ich, da ist ja alles dabei. Und an einer Stelle musste ich an das letzte Einhorn denken, als diese Frau, diese Tänzerin, ihn da das Tanzen beibringt und ihn da so mit dem Gesicht zwischen ihren Busen drückt. Oh mein Gott, also ich glaube, das würde es heutzutage gar nicht mehr geben, wenn man das irgendwie im letzten Film machen würde. Würde man es, glaube ich, nicht so darstellen. Aber beim letzten Einhorn ist es ja dieser Baum, wo dieser Zauberer Schmendrick rangebunden wird von diesen Piraten oder Räubern. Und er ist dann auch genau zwischen den Brüsten des Baums so im Gesicht. Oh mein Gott, das war eine richtig nice Edition so. Dass du die beiden Sachen, das sind auch die einzigen Filme, wo ich dachte, boah, das ist so, also auch als Kind war ich davon so, wie so schockiert, das ist so intensiv und so, weiß ich nicht. Dass ich als Kind auch schon gewusst habe, nee, das gehört sich nicht, irgendwas ist da falsch. Wie ist auch dieser Baum beim letzten Einhorn dann so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, stöhnt die dann auch so ein bisschen rum, aber sie macht sich so ein bisschen an den Zauberer auch ran dann. Verbal. Also es bleibt nicht nur dabei, dass die so aneinander gebunden sind. Naja. Und dann natürlich die Rolle des Bettes im Sinne von so ein bisschen Schutz für Nemo und seine Freunde. Weil da hat er ja die Kontrolle und das ist so ein bisschen, wenn man erwacht, dann am besten natürlich im Bett, weil das Schutz bietet. Mhm. Und wenn er da gerade auf dem Weg ins Albtraumland zerbricht ja das Bett und dann sind sie ja irgendwie so ein bisschen hilflos in diesem Waldstück, wo sie dann erstens den Weg nicht mehr finden, weil die Karte nass geworden ist und dann natürlich irgendwelche Fledermäuse oder andere Gruselviecher auftauchen, die denen dann halt Schlimmes antun wollen, sie entführen wollen und so weiter. Also da das Bett, was dann aus irgendeinem Grund später wieder auftaucht, obwohl es kaputt war, und das Zepter als so ein bisschen Schild und Schwert im Film sozusagen. Ich finde das auch, also mit dem Bett finde ich auch dieses immer wieder Aufkehrende und so, dass es damit, es kann als Boot funktionieren, es kann fliegen, diese Beine, die auch zwischenzeitlich von dem Bett so lang werden und wie viele Leute auch in diesem Bett dann letztendlich Platz haben. Das sind ja diese ganzen Kobolde. Mhm. Oh, die haben so einen ganz grandiosen Namen, sind das Witzkobolde? Ich weiß auf jeden Fall, irgendwann haben die das mal gesagt und ich habe mal das eine Zeit lang als von wegen jemanden hops zu nehmen, habe ich das mal als in Anführungsstrichen Beleidigung genommen. Und dann wusste ich, woher dieses Wort endlich ist. Und ich dachte, ich habe mir das selber ausgedacht und bin selber richtig clever. Ah nee, ich habe das anscheinend nur von Nemo irgendwann mal aufgeschnappt und das war dann so weit hinten, dass dann ja. Ja, nicht schlecht. Die Witzkobolde. Ich finde, die geben mir auch ein bisschen Teletubbies. Ja, so ein bisschen die. Aber halt in hässlich. So, ne? Ja, die sind schon hässlich. Der kleine Rote ist ganz sweet, aber ich war schon immer auch bei Teletubbies so der Po-Fan, deswegen macht Sinn. Also bei Teletubbies bin ich raus, da war ich zu alt für, als das plötzlich hier anfing, groß die Roten zu machen. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ich hatte sogar einen, der konnte mit den Augen klimpern, was irgendwie auch ein bisschen creepy ist, aber jetzt trotzdem. Und dann hatte ich noch einen kleinen. Wie hat er das gemacht? Hast du den einfach so runterbewegt? Nee, das war wie bei diesen Puppen oder so. Wenn du die so geschüttet hattest, hat die so ein... keine Ahnung. Das war auch so meine Kinderzeiten-Era. So, deswegen... schon eine Weile her. So, hast du noch was zum Film? Nö. nur ganz lieben Dank auch mal an dich so, ne, dass du dich mit dem Film auseinandergesetzt hast. Weil, ach so, vielen Dank. Ja, ich finde das richtig grandios so, weil das ist so ein richtig genialer Film und der ist aber schwierig, Leute davon zu überzeugen. Das ist halt nicht Disney, so von wegen, wo die Leute so, ach, Kinderfilm gucke ich mir an wegen Kindheitserinnerungen oder so oder Animationsfilm. Ja. Weil viele denken ja auch, Animation ist gleich Kinderfilm so und dann. Ja, das stimmt nicht. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie mit jemandem so tief über diesen Film unterhalten können auch. Also danke für die Möglichkeit. Ach, das freut mich. Ja, mich freut's auch. Ich danke dir, dass du den mitgebracht hast. Dass man auch mal ein bisschen was, ich sage jetzt mal, Nischigeres hat. Mhm. Weil da ist ja vielleicht nicht so vielen Leuten ein Begriff wie so manch Disney-Film. Also eigentlich kennt ja jeder alle Disney-Filme, sag ich jetzt mal, zumindest vom Namen her. Little Nemo hat mir jetzt nichts gesagt, deswegen, also vom Namen. Deswegen, ich habe mir das gerne angeguckt, ja. Und ich bin gleich natürlich gespannt, ob dir die Filme, die ich für Nice oder Scheiß rausgesucht habe, auch was sagen, beziehungsweise die du auch gesehen hast und was du dazu zu sagen hast. Okay. Ich habe ein bisschen schwer getan, wie gesagt, aber ich wollte jetzt auch nicht das Offensichtlichste so nehmen wie Fluch der Karibik. Oder Herr der Ringe. Ja. Tolkien, wissen wir ja alle, dass du es magst. Und hab so gedacht gehabt, ja, vielleicht so ein bisschen auch didaktische Kinderfilme, von denen man was lernen kann. Wie zum Beispiel Der tapfere kleine Toaster. Gar nicht, nee. Von Schade. Wann ist der denn? Oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Aber welches so Zeitraum? Na, 90er auf jeden Fall. Okay, oder 80er. Tapfere kleine Toaster. Ich kenn's noch von Super RTL. 87 ist das. Ich guck nachher mal an, vielleicht erzähle ich ja auch Bums, ja? Dann revidiere ich das. Ist halt so ein kleiner Toaster, der irgendwelche Abenteuer erlebt. Ist ganz witzig, auch gezeichnet, finde ich ganz lustig. Okay, kennst du nicht? Sei es drum, Feivel der Mauswanderer. Oh, Da gibt es ja verschiedene, glaube ich, oder? Ich meine den ersten, wo er nach Amerika kommt. Oh, mit dem Boot. Pass auf, ich gebe dir eine Szene und dann weißt du, also wenn ich dir jetzt sage, weißt du, ob ich den kenne. Das mit dem Schnurrbart, mit der Elektrizität. Ist es der? Boah, ich glaube, ja. Boah, wirklich, cry. Also finde ich richtig gut. Ich habe als Kind aber jedes Mal an dieser Stelle geheult. Ich glaube, ich habe auch so ein Ding, das ist halt bei meinem Dad, der hat ja einen Schnurrbart. Und das ist immer gleich so, ich glaube, bei Morpheus und zum Beispiel der Papa von Ariel, das sind immer alles meine Dads so. Und dann ist immer so ein bisschen, oh, dem passiert ja immer Scheiß, weil es ja die Dads sind, damit es emotional ist. Ich meine, ich war da halt voll das Opfer und so. Und dann diese Maus, wo die sich da eingeklemmt, also damit diese Elektrizität, also great, ja, yeah, great. Das letzte Einhorn. Finde ich tatsächlich gar nicht, also kann ich verstehen, dass mittelmäßig, okay? Weil. Okay, krass. Ich habe den zwar geguckt, aber der hat mich nie so abgeholt. Ich bin aber auch gar kein Pferdefan. Und ich glaube, dieses Pferd so als Hauptfigur, so, das ist irgendwie so nicht meins. Na, vielleicht guckst du dir nochmal an. Ich glaube, die Hälfte des Films ist das komische Pferd eine Person. Wenn so wie bei Bärenbrüder, aber bei Bärenbrüder hat es ja auch funktioniert. Das fand ich gut. Okay, ein Schweinchen namens Babe. Ja, ist süß. Also kann man als Kind auch, ja, würde ich einfach so im Raum stehen lassen. Das ist ein sweeter Film. Ich fand es immer ganz witzig, wie der Film so in wie so Lehrkapitel eingeteilt ist und diese Mäuse immer diese Kapiteltitel nennen, immer so in einem Reim oder was. War übrigens der Lieblingsfilm von meiner Oma. Sweet. In einem Land vor unserer Zeit. Oh, ganz großes, wirklich so viel Daumen hoch. Amazing, incredible. Also bis die dann, also vor allen Dingen die Filme, wir gehen jetzt nur von den Filmen, ne? Was gab ja mehrere und dann kam ja. Später kamen ja noch irgendwelche dazu. Das war nur dann so, naja, so ich eine zwei. Ich meine nur den allerersten Teil da. Cool, mega cool. Finde ich auch. Ich glaube, mit einer der gruseligsten und emotionalsten Zeichentrickfilme, die ich kenne. Also geht es ja schon auch sehr um Traumabewältigung und wie man mit Trauer umgeht. Ich fand auch die T-Rex so. Ja. Ich habe irgendwann als kleines Kind auch immer manchmal so wie so Angst gehabt, dass so von wegen, ich bin in meinem Zimmer und dann ist so ein riesengroßer Dino-Kopf, der vor meinem Fenster halt so reingucken kann, weil es wäre theoretisch bei uns auf dem Dorf möglich, da ist halt nichts viel drumrum. Da könnte schon ein Dino stehen. Und da gibt es auch genug Wald, wo sich einer verstecken könnte. Ja, und da hatte ich immer Schiss, dass wenn ich mich jetzt umdrehe und gleich ist da so ein von wegen, da öffnet sich jetzt, also von wegen ist es dunkel und dann macht sich so wie so ein Auge. Ich glaube, so ein Augending war schon immer dabei, dass ich das creepy fand, weil ich auch im zweiten Stock gewohnt habe, neben dem ersten. Also halt nicht im Erdgeschoss, so. Ja. Ja, ich fand es so einer bemerkenswertesten Szenen natürlich gegen Ende, als dieser Dino da irgendwie so K.O., also der T-Rex, so K.O. da liegt und diese kleine Zera von den anderen so ein bisschen los ist, weil die sich zerstritten haben und dann auf dieses Auge zurennt und sich das plötzlich öffnet und die Zera anvisiert und dann wacht er halt auf und dreht durch. Aber das war schon mega gruselig auch, so ein richtiger Schreckmoment. Obwohl man so ein bisschen Panik erwartet so, dann, wo man, ist natürlich auch sehr spannend. Deswegen, glaube ich, mochte man das als Kind trotzdem so sehr. Ja. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Und zwar, achso, weil du gerade meintest, bei euch auf dem Dorf war genug Platz für den T-Rex. Wollte ich nur gemeint haben. Ja, entweder für das oder halt für ein Schwein alias, Wildschwein alias Löwe. Ja, da definitiv. Also. Naja, der kleine Eisbär. War mein erster Kinofilm. Und schon sweet, ja. Ist schön. Ich finde, manchmal würde ich gerne andere Fraktionen außer gut, mittel oder schlecht haben, weil die könnte man alle in verschiedene Kategorien reinpacken. Ich finde zum Beispiel der und mit dem Schweinchen, die sind halt wirklich beide sehr sweet. Denn es sind so viel Good-Sachen, das ist schön für Kinder und so, naja, zum Beispiel Littlefoots Storys so, die sind schon ein bisschen aufregender, sag ich mal. Ja, ein bisschen deeper. Das verstehe ich, ja. Aber du sagst es ja auch, insofern passt das ja. Emil und die Detektive. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe mal aus... Das ist doch eine Serie, ne? Nee, ich meine den Film in Schwarz-Weiß. Aber ist nicht schlimm, wenn du nicht gesehen hast. Nee, ich glaube nicht. Ich würde meinen, ich habe mal dazu... Vielleicht bin ich jetzt voll auf dem falschen Dampfer, aber es gab mal Bücher dazu, so... Aber im... Also, das waren Mäuse, die... Also, das waren sozusagen Mäuse, die Protagonisten. Ja, gibt es bestimmt sehr viele Abwandlungen davon. Aber wie fandst du das? Also diese Bücher? Ich habe da halt nur die Halloween-Edition gelesen, weil ich erst vor ein paar Jahren oder so in der Kinderbibliothek. Und das fand ich natürlich gut. Weil du großer Halloween-Fan bist. Ich bin dann sehr leicht zu beeinflussen, deswegen. Chick. Weiß nicht, ob du den kennst. So ein deutscher Realfilm. Oh ja, ich habe das Buch dazu gelesen. Ah, cool. Ja, das ist doch, ich glaube, das ist sogar, wenn man so Mittelstufenlektüre ist es. Habe ich, glaube, von welchen schon gehört, dass die das da gelesen haben. Und fand ich sweet, den habe ich sogar mit meiner Family zu Hause geguckt. Und ich finde es halt richtig cool, wo die dann auch alle zusammenhalten und auch so doof tun. Das ist halt nice, damit es nicht auffliegt. Zoomania. Oder Zootopia oder. Mit eher sogar nur. Ich verwechsel immer. Ich weiß, es gibt so richtig, es gibt Leute, die ihn richtig gut finden, aber ich finde ihn eher so mittel. Der ist irgendwie so, okay, ich glaube, weil diese Trope von wegen von, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da das erste Mal war, aber ich habe das Gefühl, ich habe den halt zeitlich später gesehen, als der rausgekommen ist. Und da habe ich diese Trope einfach satt gehabt von wegen, oh, die kleine unschuldige Person, die eigentlich der Freund ist, ist in Wirklichkeit, haha, der die Bösewicht in so. Und deswegen, außerdem gibt es da so ein weirdes Lore gestört, um diesen Fuchs und den Hasen, das, das ist ein bisschen nicht meine Krankheit. Okay. Und zu guter Letzt noch Coraline. Oh, also gut, definitiv, aber auf jeden Fall anders gut als Eisbär. Gut. Also es ist schon sehr gruselig. Deeper. Ich würde so gerne davon so eine Realverfilmung sehen, so, also, oder überhaupt generell Filme, so die das aufgreifen. Noch mehr? Ich finde, das ist ein gutes Maß von Spooky. Ist deswegen ja auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ah, sehr schön. Naja, damit hätten wir es geschafft. Also du den meisten gekannt, das war ja besser, als ich das sonst erlebe in letzter Zeit. Ich find's krass, dass du nur, also, dass du Steven gewählt hast. Du hättest von Disney tatsächlich alles durchgehen, also von den Disney-Filmen alles durchgehen können, aber das wäre vielleicht so offensichtlich. Ja. Hast du das gemeint? Nicht nischig genug? Genau, das wollte ich nicht haben, genau. Ich dachte mir, da du ja viel mit Kindern zu tun hast und selber auch ein bisschen Kind geblieben bist, kann ich da auch andere Filme wählen als die komplett offensichtlichen. Mhm. Und es hat ja gut, ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ich finde es auch cool, wenn man mal so überhaupt, also nicht jetzt vielleicht im Rahmen des Podcasts, aber überhaupt über Animationsfilme, die mehr verdient hätten, mehr Aufmerksamkeit. So. Dass alle König der Löwen gucken, so, also das ist ja so ein Ding, wenn du das nennst als Lieblingsfilm, wow, where's the flavor halt, ne? So, ja klar, macht schon Sinn, halt everybody so. Aber ich finde zum Beispiel Raya, glaube, die kam doch bei uns im Kino und die ist relativ, das war dann auch schnell auf Disney oder Red. Beide, finde ich, hätten viel mehr Aufmerksamkeit so verdient. Königreich der Katzen von den Ghibli-Filmen. Finde ich underrated. Ich finde die nennen immer Prinzessin Mononoke. Übrigens, als der auch genannt wurde, dachte ich so, ja klar, macht schon Sense. Hätte nur noch Chihiros Reise ins Zauberland gefehlt. Ja, okay. Ja, die fand Vielleicht bringst du ja beim nächsten Mal einen Film mit, den du deutlich unterrepräsentiert findest. Noch mehr als Nemo? Schwierig, schwierig. Ich glaube, du schaffst das schon. Und dann treffen wir uns hier in ein paar Monaten oder Wochen oder auch Jahren und reden dann darüber. Oder natürlich, du hast irgendwie das Bedürfnis oder, falls du abgelöst hast, das Bedürfnis, über einen Nicht-Zeichentrickfilm zu reden. Können wir das natürlich auch sehr gern machen. Na klar. Also was ich damit sagen will, es hat mir sehr viel Freude gemacht und bin froh, dass es geklappt hat, sage ich gern auch noch ein drittes Mal. War schön mit dir. Danke sehr. Danke auch an Markus mit C für den Jingle, für das Schneiden an Eva. Vielen Dank. Danke an dich natürlich als Gast. Wir selber hören uns nachher, weil wir uns ja gleich treffen werden, dann mit dem CineCircle. Gruß an der Stelle. Ja, schauen wir mal, was wird, ne? Ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Haltet durch, wir kommen mit was ganz Frischem wieder. Ich weiß noch nicht was, aber es wird toll. Wie immer. Bis dahin, lasst mir gern positive wie negative Kritik gern da auf Instagram, Twitter oder per E-Mail auf unserer Webseite. So, Kati, alles ist gesagt. Ich danke dir nochmal und sage mal tschüss. Muss ich mich jetzt auch verabschieden? Nee, war das ja, bitte. Achso, doch. Ja, okay, ciao. Alles klar, danke. Super. Also du kannst jetzt die Aufnahme stoppen auf dem Viereck da.